So Leute, herzlich willkommen zum Packing Report, hier mit der ersten Ausgabe zu den Wintertransfers. Das Transferfenster ist jetzt seit circa einer Woche geöffnet und ich möchte mich damit beschäftigen, wie sich die Bundesligisten erstmal nur auf die Bundesliga beschränkt. Vielleicht mache ich da noch ein relativ großes Transfer-Special zum Ende der Transferphase, mal gucken, ob ich mich dazu hinreißen lasse. Aber erstmal jetzt nur auf die Bundesligisten, mein Gott, beschränkt. Wie die sich verstärkt haben. Und ja, würde ich sagen, kann man gleich schon anfangen mit den Bayern. Keine Neuzugänge, brauchen sie ja auch nicht wirklich. Kader ist groß genug. Genug Qualität im Kader und eigentlich auch genug Quantität. Deswegen bis jetzt noch keine Neuzugänge. Ich denke auch nicht, dass da noch große Sachen kommen werden. Mit Julian Green haben sie einen Abgang zu Stuttgart. Das wird ihn jetzt auch nicht groß sonderlich wehtun. Für Julian Green, glaube ich, ist das der richtige Schritt, dass er jetzt auch wirklich mal ganz wechselt. Nicht nur immer diese Leihgeschäfte, sondern ein ganzer Wechsel, denke ich, könnte ihm gut tun und wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen, dass er bei Stuttgart dann da was reißt. So, bei Borussia Dortmund gab es dazu keine Neuzugänge und keine Abgänge. Die haben auf jeden Fall auch, zumindest was die Offensive angeht, eigentlich einen sehr gut bestückten Kader. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da noch was in der Defensive nachgelegt wird, weil das war ja bisher so der eigentliche Schwachpunkt der Borussen in der Hinrunde aus meiner Sicht. Und wenn dann mit Sokratis der beste Innenverteidiger verletzt ist, was zwar nicht oft vorkommt, aber auch ab und zu oder gesperrt, kann Dortmund schon einigermaßen Probleme bekommen. Oh, na, wobei jetzt, vielleicht ist auch Bender langsam wieder fit. Wird man sehen. Vielleicht leihen sie auch noch den einen oder anderen Offensivspieler aus, um da zumindest die Quantität ein bisschen zu reduzieren. Haben ja unglaublich viel Spieler. Wird man sehen. Weiter geht's mit Leverkusen. Bei denen gab es auch noch keine Transfers, wohl keine Neuzugänge und keine Abgänge. Was sicherlich, vielleicht könnte man sagen, es ist ein bisschen überraschend durch die schlechte Hinrunde mit nur dem 9. Tabellenplatz. Allerdings hat ja dieser Kader mehr oder weniger in der letzten Saison auch funktioniert. Vielleicht wird man deswegen auch weiter an ihm festhalten. Sie haben ja auch einen guten Kader, wenn jetzt Karim Bellarabi nach der Winterpause wieder da ist. Mit Bellarabi, mit Chicharito, mit Julian Brandt und Co. oder in der Offensive. Da können wenige in der Bundesliga mithalten. Deswegen denke ich, wenn sie dann ihre Konstanz mal auf den Rasen bekommen würden, wird das auch eine gute Rückrunde für Leverkusen und dass sie auch nicht unbedingt große Transfers noch brauchen. Borussia Mönchengladbach hat ja mit Alvaro Dominguez in der Hinrunde so einen kleinen Schock über sich ergehen lassen müssen, als er sein Karriereende verkündet hat. Dafür jetzt Timothy Kolodziejczak, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen, oder auch Kolo genannt, gekommen für 7,5 Millionen von Sevilla. 25 Jahre jung. Auf jeden Fall würde ich sagen, kein schlechter Transfer. Sie brauchten einen Innenverteidiger, brauchen vielleicht sogar vielleicht mehr, wobei Dieter Hecking, jetzt der neue Gladbach-Trainer, wahrscheinlich nicht mit Fünferkette bzw. Dreierkette spielen wird. Und wenn er das nicht macht, haben sie ja eigentlich mit Christensen, Westergaard und jetzt Kolo genug Innenverteidiger. Von daher werden sie wahrscheinlich nicht da noch nachbessern. Gladbach insgesamt die Frage, ob da noch was getan wird, weil die Hinrunde war sehr schlecht für Gladbacher Verhältnisse, nachdem man ja im letzten Jahr sich sogar für die Champions League qualifizieren konnte und jetzt immer noch in der Euroleague drin ist, also so schlecht ist das ja nicht. Aber ich schätze Max Eberl jetzt nicht so ein, dass er jetzt groß die, naja, Risikotransfers hier raushaut, nur um irgendwas zu riskieren. Nur weil es jetzt gerade nicht so gut läuft, das denke ich über Max Eberl nicht. So. Bei Schalke gab es ebenfalls noch keine Neuzugänge und keine Abgänge. Auch die mit einer relativ schwachen Hinrunde, aber auch die mit Heidel, jetzt ein Sportdirektor, der nicht dafür bekannt ist, dass er einfach so, nur weil es nicht läuft, auf einmal unbedachte Transfers tätigt. Wenn die noch was machen, dann auf jeden Fall gut überlegt, wohl überlegt. Und der Kader an sich, wenn da erstmal die Stürmer, die ja alle verletzt sind, wieder da sind, wird der Kader auch wieder genug Potenzial haben, um oben mitzuspielen. Gab es zwischenzeitlich ja das Gerücht, dass Schalke an Pierre-Michel Lasogga interessiert sein soll. Das hat mich persönlich doch sehr irritiert. Hätte aus meiner Sicht nicht wirklich zu Schalke gepasst und ich habe nichts dagegen, wenn dieses Gerücht wieder vom Tisch ist. So, kommen wir zu den Mainzern. Da ist Mainz im Grunde der erste Verein, wo so sich was richtig getan hat, schon in der Winterpause. Allerdings muss man dazu sagen, eher im Abgehen-Sinne. Mit Yunus Malli hat vermutlich der beste Mainzer. Sie verlassen für 12,5 Millionen zum VfL Wolfsburg. Malli ist in der Saison bisher, glaube ich, der drittbeste offensive Mittelfeldspieler, was Scorerpunkte angeht, in Europas Top-Ligen. Und das auch nur, wenn man die russische Liga als Top-Liga hinzuzählt. Wenn man das nicht tut, ist nur Özil besser, so in der Art. Also das ist auf jeden Fall ein herber Verlust für die Mainzer. Bin ich gespannt, ob sie das irgendwie, kompensieren können. Ob sie da noch was tun, weil jetzt 12,5 Millionen für Malli, da kann man auf jeden Fall was tun. Hat man auf jeden Fall ja an sich noch Chancen, einen Ersatz zu holen. Muss man, denke ich, auch, weil ich weiß nicht, ob sie das jetzt aus dem eigenen Kader auffangen können. Sind im Moment Zehnter, was für Mainz ja vollkommen akzeptabel ist. Ich denke, wenn man nach oben guckt, dann ist da auf jeden Fall noch was drin, allerdings auch nach unten. Deswegen, man sollte sich jetzt nicht drauf ausruhen lassen. Man sollte da, denke ich, schon versuchen, Malli zu ersetzen. Dazu haben die Mainzer auch noch Christian Clemens verkauft an Köln für 2,75 Millionen immerhin noch. Ja, Christian Clemens auch so ein bisschen das gefühlte Dauertalent, finde ich. Auch wenn er schon 25 ist, so richtig durchsetzen konnte er sich noch nie in seiner Karriere, denke ich. Auch bei Mainz hat das nicht so richtig geklappt. Jetzt die Kölner immerhin noch fast 3 Millionen für ihn bezahlt. Ja, kam ja aus Köln, wenn ich das, also Kölner Jugend oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weiß jetzt nicht. Und dann über Schalke, wo es ja nie so richtig was wurde mit Mainz und dann ausgeliehen und dann zu Mainz und jetzt wieder zu Köln. Vielleicht wird es ja was in seinem Heimatverein. Bisher war das auf jeden Fall noch nicht so richtig was für Christian Clemens. Wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Ja. Kommen wir zur Hertha. Die Hertha hat im Grunde nicht viel getan. Laut Transfermarkt hier nur Jordan Torunariga aus der zweiten Mannschaft in die erste hochgezogen und Jens Hegeler verkauft an Bristol City für 300.000 Euro, was ich als sehr wenig einstufe, wenn man bedenkt, dass er einen Marktwert von 1 Million hat und die englischen Vereine, selbst die Drittligisten gefühlt, das ja, weiß ich nicht, meistens verdreifachen, wenn man es richtig anstellt. Also 300.000 für Hegeler, gut, wurde diese Saison jetzt nicht wirklich gebraucht, sind 300.000, die man mehr hat als sonst. Dadurch auch kein Gehalt mehr für Hegeler zahlen muss. Geht schlechter, würde ich sagen. Hätte aber vielleicht auch sicherlich noch ein bisschen mehr Ablöse drin sein können, wenn man ihn nach China verkauft hätte oder so. Kommen wir zu Wolfsburg. Die, ja, trotz ihrer relativ miserablen Hinrunde, jetzt aus meiner Sicht mit diesen Transfers trotzdem noch Chancen haben, sich für die Euroleague zu qualifizieren oder zumindest nichts mehr mit den Abstiegsplätzen zu tun haben sollten, weil das sieht aus meiner Sicht richtig gut aus, was die auf dem Transfermarkt getan haben. Draxler erstmal verkauft, Unruhefaktor sicherlich für 40 Millionen an Paris Saint-Germain. Allerdings muss ich auch sagen, Draxler ist, glaube ich, so ein bisschen der Sündenbock dafür, dass es in der Mannschaft einfach nicht lief. Ich glaube, da sind viele, die einfach da nur wegen des Geldes spielen, mehr oder weniger, und sich nicht mit dem Verein identifizieren. Ich muss auch sagen, die Aussagen von Mario Gomez zu Julian Draxler haben mir gar nicht gefallen, nachdem Julian Draxler dann ein gutes Spiel gemacht hat. Im Wolfsburgs 1-0-Sieg, ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen, aber mit diesem Bruma-Tor, auf jeden Fall das Tor gegen Frankfurt war es, das Tor vorbereitet. Und eigentlich war in dem Moment alles gut, und dann kommt Mario Gomez, macht seinen Mund auf und sagt, er kann es nicht ab, wenn Spieler wie Draxler nur da wegen des Geldes spielen, dann sollen sie doch wechseln. Wo ich mir persönlich gedacht habe, erstens wollte Julian Draxler wechseln. Es war ja nie so, dass er da geblieben ist und dann keine Leistung gezeigt hat, sondern er wollte wechseln. Und zweitens, eine Woche später kam dann Mario Gomez und hat auch gesagt, im Moment kann er einen Sommertransfer nicht ausschließen, was ich sehr unpassend fand. Aber gut. Kommen wir zu Wolfsburgs Transfers an sich. Da haben sie einmal Victor Osimhen verpflichtet. Von dem ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie was gehört habe. Mittelstürmer aus Nigeria von Ultimate Strikers Academy aus Nigeria. Für 3,5 Millionen immerhin, also von dem muss man schon denken, dass er was kann. Sonst hätte man ihn nicht geholt. 18 Jahre jung. Auf jeden Fall vielversprechender Junge. So, und dann mit Paul George Ntep, einen starken Linksaußen, verpflichtet für 5 Millionen. Aus meiner Sicht ein richtig guter Deal, auch für die 5 Millionen. Das ist jetzt wirklich gutes Geld, gut angelegtes Geld, aber auch für einen solchen Spieler seines Kalibers, denke ich. Vertrag bis 2021, 24 Jahre jung. Mit dem hat man, glaube ich, einen richtig guten Linksaußen verpflichtet. Dazu Richard Lee Bazoea für 12 Millionen. Jeder, der mal in irgendeiner Weise die FIFA-Karrieremodus oder Fußballmanager gespielt hat, weiß, dass der richtig was kann. Und 20 Jahre jung für 12 Millionen, der wird den Wolfsburgern auf jeden Fall weiterhelfen, wenn sie es schaffen, dass er seine Leistung abrufen kann. Und dazu, wie schon gesagt, für 12,5 Millionen Yunus Malli von den Mainzern, vom direkten Ligakonkurrenten. Wie schon gesagt, auch der drittbeste Scorer im offensiven Mittelfeld in Europas Top-Ligen. Und ich denke, die Wolfsburger haben sich richtig, richtig stark verstärkt, besonders da bisher nur Julian Draxler weggegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch jemand anders, ein, zwei andere Leute weggehen. Besonders da man jetzt auf dem defensiven Mittelfeld mit Bazoea auch ein ziemlich großes Überangebot hat. Vielleicht findet sich da noch jemand für Luis Gustavo oder so, könnte ich mir persönlich gut vorstellen, weil bei dem wurde ja auch mal gesagt, dass er nicht so zufrieden ist in Wolfsburg. Aber das wird man sehen, was die Zeit da noch ergibt. Kommen wir zu den Kölnern. Die Kölner mit, wie schon gesagt, Christian Clemens als Neuverpflichtung von Mainz. Clemens, wie schon gesagt, jetzt bei seinem Heimatverein wieder angekommen, bei seinem Jugendverein. Wäre ihm auf jeden Fall sehr zu gönnen, dass er sich da dann endlich mal durchsetzen kann. Köln ja auch ein Verein, der, denke ich mal, gut für so Spieler ist, die sich eigentlich nicht so wirklich durchsetzen konnten. Ich denke mal, bei Köln könnte das wirklich was werden. Modest ist so ein bisschen das beste Beispiel. Also ich denke, das könnte mit Clemens und Köln könnte auf jeden Fall richtig gut klappen. Und wenn das klappt, dann haben sie einen richtig guten Deal geschossen mit 2,75 Millionen Euro. Und selbst wenn es nicht klappt, die Kölner sind, denke ich, jetzt nicht so, ja, so auf dünnem Eis finanziell gebettet, dass sie sich sowas nicht mal leisten könnten, dieses kleine Risiko einzugehen. Wäre auf jeden Fall beiden Seiten zu gönnen, wenn das mit Christian Clemens klappen würde. So, abgeben tun die Kölner dann Mergi Mavrai und Philipp Mladenovic. Mladenovic für 1,2 Millionen an Standard Lüttich. Kann ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht relativ viel zu sagen. Hat aber, soweit ich weiß, in der Hinrunde nicht wirklich viel gespielt für die Kölner, weil dann entweder Hector als Linksverteidiger oder Konstantin Rausch vielleicht als Linksverteidiger gespielt haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Laut Transfermarkt nur 2 Einsätze mit 9 Minuten insgesamt. Also jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht viel. Und deswegen die Abgabe auf jeden Fall verständlich. An Standard Lüttich jetzt also. Und Mergi Mavrai, da wird sich der Kölner Fan wahrscheinlich schon ein bisschen mehr geärgert haben. Hat eine starke Hinrunde gespielt, eine sehr starke. Wurde auch in mehreren Zeitungen oder ähnliches ins Team der Hinrunde gewählt. Also der hat wirklich gut gespielt für 1,8 Millionen Euro. Man könnte jetzt sagen, das Geld hat gerufen. Vielleicht war auch was anderes dahinter. Da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber Köln im Moment steht ja eigentlich deutlich besser da als der HSV. Gut. Für Köln auf jeden Fall ein relativ, weiß nicht, ob man herber Verlust sagen soll, aber schon hätte man sicherlich auch gern behalten, Mergi Mavrai. Allerdings, so wie ich das gelesen habe, kommt jetzt Dominic Marot bald aus der Verletzung zurück und damit hätte man dann ja wieder einen Innenverteidiger, der Mavrai durchaus ersetzen kann und wird auch die Frage sein, ob Mavrai außerhalb von diesem Kölner Gefüge, was ja wirklich super funktioniert in dieser Hinrunde, in diesem Jahr bisher, ob er da dann auch seine Leistung abrufen kann oder ob das halt nur an Köln gekoppelt war. Gab es ja auch schon genug Spieler, die beim HSV oder nicht ihre Leistungen abrufen konnten, die sie zuvor bei anderen Vereinen oder bei anderen Stationen mal gezeigt haben. Und können wir auch gleich beim HSV weitermachen. Haben ja Mergi Mavrai verpflichtet. Markus Gisdol wollte neue Innenverteidiger und im Grunde neue Sechser. Jetzt im Moment in der ersten Woche ist natürlich noch viel Zeit. Jetzt wurde auch gerade erst Jens Todt als neuer Sportdirektor vorgestellt. Aber in der ersten Woche jetzt bisher nur Mergi Mavrai für 1,8 Millionen. Wie schon gesagt, wenn er seine Leistung aus Köln konservieren kann, dann ist das eine richtig gute Neuverpflichtung für den HSV. Wenn allerdings nicht, was ja auch schon oft genug passiert ist, wenn man mal ehrlich ist, in Hamburg, dass Spieler ihre Leistung einfach nicht wieder kompensieren, nicht abrufen können, dann ja, wird die Frage sein, ob der 30-jährige Innenverteidiger sie jetzt so sehr verstärkt. Dazu hat man zwei Innenverteidiger schon abgegeben, mit Kleber Reis an FC Santos für 2,5 Millionen und Spahic, dessen Vertrag man aufgelöst hat, weil die eigenen Mitspieler angeblich Angst vor ihm hatten und er damit das Teamgefüge zerstört, wo ich mich persönlich dann auch fragen muss, warum dem HSV das nicht schon aufgefallen ist, bevor sein Vertrag verlängert wurde, dass die halbe Mannschaft Angst vor Emil Spahic hat. Aber gut, da kenne ich die Internas nicht, vielleicht sind das auch alles wieder nur Gerüchte, die gestreut werden. Auf jeden Fall mit Spahic und Reis zwei Innenverteidiger abgegeben, so in der Art. Mit Mavrai nur einen neuen verpflichtet, das heißt aus wir wollen mehr Innenverteidiger, weil sie ja in der Hinrunde im Grunde schon nur drei hatten. Und mehr Sechser ist jetzt geworden. Wir haben im Grunde einen Innenverteidiger weniger. Gideon Jung hat sich jetzt auch verletzt. Ich weiß noch nicht, ob das schon bekannt ist, wie schwer. Wird abzuwarten sein, was sich da noch tut. Ich denke, der HSV wird auf jeden Fall noch mehr Innenverteidiger, noch mindestens einen oder zwei Innenverteidiger verpflichten. Einen wahrscheinlich eher. Sind ja angeblich an Holger Badstuber interessiert und Nevin Subotic. Finde ich beide jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht ideal. Subotic hat bei Dortmund schon, ja, aus meiner Sicht nicht mehr die beste Leistung abgerufen, als er gespielt hat, war immer ein Unsicherheitsfaktor, selbst neben Sokratis, der aus meiner Sicht wirklich ein sehr starker Innenverteidiger ist, wo es schwer ist, schlecht auszusehen. Subotic fand ich nie gut. Und Badstuber sicherlich ein sehr starker Innenverteidiger. Allerdings bringt dir das auch nichts, wenn er sich nach zwei Spielen dann wieder schwer verletzt. Wird die Frage sein, ob das beim HSV anders ist? Ich denke nicht, weil der medizinische Stab beim HSV wird bestimmt nicht besser sein als der bei den Bayern. Deswegen würde ich beide jetzt nicht als Riesenneuverpflichtung einstufen, aber das muss man dem HSV überlassen. So, nächster Verein, Ingolstadt, hat sich noch nichts getan, was Winterneuzugänge und Abgänge angeht, haben ja allerdings auch mit Walpurgis jetzt den neuen Trainer, unter dem es auch relativ gut klappt gleich am Anfang. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, laut Transfermarkt hat sich nichts getan, aber haben die nicht Hauke Wahl ausgeliehen? Hauke Wahl nach Heidenheim oder so? Ich glaube schon, hat Transfermarkt nicht drin, aber bin ich eigentlich ziemlich sicher, wenn ich ehrlich bin, dass ich das gelesen habe. So, kommen wir zum FC Augsburg. Ähnliche Situation wie bei Ingolstadt. Vielleicht nicht tabellarisch, aber eigentlich auch, dass es jetzt unter dem neuen Trainer Manuel Baum ein bisschen besser läuft in letzter Zeit. Haben auch noch keine Neuzugänge und auch keine prominenten Abgänge und nur Daniel Oparé an RC Lens nach Frankreich ausgeliehen. Den Rechtsverteidiger. Gut. So, kommen wir zum Werder Bremen. Werder Bremen mit einem Neuzugang. Thomas Delaney, den dänischen Nationalspieler von Kopenhagen. Für 2 Millionen Euro. Der Transfer stand ja schon seit der Sommertransferperiode fest. Aber da wollte Kopenhagen ihn erst im Winter abgeben, weil er noch mithelfen wollte, Kopenhagen für die Champions League zu qualifizieren in den Playoffs. Hat dann jetzt auch mit Kopenhagen eine gute Champions League-Saison gespielt. Thomas Delaney, auch eine interessante Geschichte dazu. Der Everton-Trainer Koeman, keine Ahnung, wie er auch immer ausgesprochen wird, ich denke eher Koeman, wollte Thomas Delaney sehr gerne haben, hat ihn als seinen Wunschspieler mehr oder weniger da ausgetan und wollte ihn Werder noch, bevor Delaney überhaupt eine Sekunde in Bremen war, für, ich glaube, über 8 Millionen oder 10 Millionen Euro am Schluss wieder abkaufen. Was ein sehr schneller, sehr schöner Gewinn für Werder gewesen wäre, aber Frank Baumann hat aus meiner Sicht auch richtig entschieden und gesagt, das Geld hilft uns unterm Strich auch nicht weiter, wir hoffen, dass Delaney uns spielerisch weiterhilft. Und sagen deswegen nein, und ich denke, der könnte ihnen auf jeden Fall spielerisch weiterhelfen. Ich halte sehr viel von ihm, wenn ich ihn in der Champions League gesehen habe. Ist sehr robust, zweikampfstark und auch torgefährlich. Hat viele Kopfballtore in der dänischen Liga gemacht. Und natürlich dieses eine Traumtor in der Champions League kann man sich mal angucken. Gegen Brügge war es, glaube ich, einfach mal Delaney Traumtor Champions League oder so auf YouTube eingeben. Wirklich perfektes Tor eigentlich. Besser kann man den Ball da nicht in den Winkel schießen. Gut. Also auf jeden Fall denke ich, das könnte eine richtig gute Neuverpflichtung für Werder sein. Dann Abgänge. Werder muss ja den Kader verkleinern. Das ist ja mehr oder weniger allen bewusst. Haben jetzt immer noch einen Profikader von irgendwie 36 oder 35 Spielern. Im Moment Lukas Fröde zu den Würzburger Kickers gewechselt. Immerhin noch 200.000 Ablösesumme bekommen. Passt da, glaube ich, gut hin. Sehr robuste Spielweise bei den Würzburger Kickers. Und ja, Fröhl ist jetzt auch keiner, der mit der feinen Klinge trumpft, sondern mit seinem Körper und mit seiner Robustheit. Dazu Lennart Tü, der ja nie wirklich an Pizarro, Kruse und Aaron Johansson vorbeikam, was jetzt nicht überraschend ist, aber für ihn natürlich deprimierend, dass selbst als die dann alle nicht konnten, Usman Mané aus der zweiten Mannschaft gespielt hat. Lennart Tü auf jeden Fall jetzt wieder per Laie zurück zu St. Pauli. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen, dass er da sich besser durchsetzt und dann vielleicht nächstes Jahr, wenn Claudio Pizarro sein Karriereende bekannt gegeben hat oder auch nach China gewechselt ist, keine Ahnung, dass er dann auf jeden Fall wieder eine Chance bei Werder bekommt, weil kommt ja von Werder aus der Jugend, würde ich ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er sich endlich mal durchsetzen könnte, aber wird man sehen. Dazu jetzt bei Werder im Moment Spieler wie Diang in Frankreich, freigestellt von der U23, scheint sich wohl auf einen Transfer nach Frankreich hinauszulaufen. Und Yannick Sternberg, der auch jetzt kürzlich in die U23 geschoben wurde, scheint wohl zu Thomas Doll nach Ungarn zu wechseln, wenn die Gerüchte stimmen, die man so hört. Das wären dann auf jeden Fall mal zwei Leute, die von Werders, ja, aus Werders Profikader mehr oder weniger raus wären, die man eigentlich nicht mehr wollte. Dann wären von diesen in die U23 versetzten nur noch Thanos Petzos und Samu Yatabare übrig. Petzos wird mit Hannover in Verbindung gebracht, keine Ahnung, wie viel da dran ist. Kommen wir zu Darmstadt 98. Unter neuem Trainer Thorsten Frings hat sich da noch nichts getan beim Tabellenletzten. Wo man jetzt sicherlich sagen kann, das ist überraschend, weil Darmstadts Kader vermutlich der schwächste der Liga, oder nicht nur vermutlich, sondern sehr sicher eigentlich der schwächste der Liga, hat sich noch nichts getan in diesem Winter. Allerdings muss man auch dazu sagen, klar, Thorsten Frings muss sich erstmal sein eigenes Team angucken, muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, ist ja jetzt erst seit kurzem da. Und zweitens natürlich auch Darmstadt hat einfach nicht unbedingt die Möglichkeiten, jetzt einen großen Wintertransfer zu tätigen. Also wird spannend sein, ob da noch was passiert, vielleicht die ein oder andere Laie, vielleicht sogar von Werder, weiß man nicht. Thorsten Frings als natürlich jetzt vor kurzem noch Co-Trainer bei Werder, könnte natürlich sein, dass er da den einen oder anderen Spieler holen will. Vielleicht den aussortierten Samu Yatabare, der unter Frings und Skripnik immer noch Stammspieler war. Wird man sehen, was sich da tut. Bei Hoffenheim ebenfalls wenig los. Nur Danilo Soares aus der zweiten in die erste, wenn ich das hier richtig deute, auf Transfermarkt. Und Junior Ponce, peruanischer Rechtsaußen, dessen Laie zu Ende gegangen zu sein scheint und dass er deswegen wieder zu Hoffenheim zurückkehrt. Ich schließe es mal so, vielleicht ist er auch gerade ausgeliehen. Ganz mysteriös, kann man nicht deuten. Mit Laien auf Transfermarkt habe ich eh immer meine Schwierigkeiten. Steht Laie Ende 31.12.16 und er steht als Neuzugang. Das durch wird er wahrscheinlich jetzt wieder in Hoffenheims Kader sein. Sagt mir allerdings nicht viel und wird für Hoffenheim jetzt auch nicht den Unterschied machen, da sie eh schon eine sehr starke Saison spielen. Ja, bisher noch ungeschlagen als einziges Team in Deutschland. Wahrscheinlich sogar als einziges Team in europäischen Top-Ligen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ist jetzt geraten, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, kommen wir zur Eintracht. Frankfurt mit zwei Neuzugängen. Das ist einmal Anderson Ordóñez, den, ich glaube, kolumbianischen Innenverteidiger von Barcelona SC, ja, aus Kolumbien. Sagt mir persönlich jetzt auch nicht viel. 1 Million Euro, 22 Jahre jung. Ist natürlich immer so ein bisschen, ja, ist immer so ein bisschen, wie sagt man denn, a gamble, würde ich jetzt auf Englisch sagen. Halt, es ist nicht sicher, ob sowas dann immer klappt, wenn man so einen Kolumbianer nach Deutschland holt, der die Sprache nicht spricht, 22 Jahre noch jung. Ist auf jeden Fall mutig, muss sich erstmal durchsetzen, aber wenn das klappt, könnte es auf jeden Fall eine gute Neuverpflichtung sein. Dazu noch Max Bezuschkov von Stuttgarts Zweiter für 100.000 Euro. Zentrales Mittelfeld, laut Transfermarkt. Ich bin der Meinung, ich hätte mal gelesen, er wäre ein Stürmer. Aber soll mir jetzt auch egal sein. Kann ich auch nicht drüber sagen. Noch 19 Jahre jung, bestimmt talentiert. Wird man sehen, was die Zukunft für ihn bereithält. Dazu haben sie Johannes Flum an St. Pauli abgegeben. Johannes Flum natürlich hat sich da zwischenzeitlich sehr schwer verletzt. Irgendwie zertrümmerte Kniescheibe war das, glaube ich. und davon sich nie wieder richtig erholt oder zumindest sich davon erholt, aber dann bei Frankfurt keine Chance mehr gefunden, wechselt jetzt ablösefrei und zu St. Pauli und versucht mit St. Pauli da den Abstieg zu verhindern. Wäre ihm auf jeden Fall beiden Seiten zu gönnen, dass dieser Transfer klappt, sowohl Flum, dass er sich da nochmal durchsetzen kann, als auch St. Pauli, dass sie damit vielleicht ein bisschen besser in der zweiten Liga durchstarten können. So, dann haben wir jetzt noch zwei Vereine, die beiden Aufsteiger, Freiburg und RB Leipzig. Bei Freiburg keine Neuzugänge, nur Charles-Élie Laprévot abgegeben, defensiver Mittelfeldspieler für nichts an den ersten FC Magdeburg. Ja, sagt mir, wenn ich ehrlich bin, jetzt auch nicht viel, scheint aber auf jeden Fall nie gespielt zu haben, von daher verständlich, dass Freiburg ihn einfach so ziehen lässt. Und für Magdeburg bestimmt kein schlechter Transfer, da er noch 24 ist und nichts gekostet hat. Geht wahrscheinlich schlechter. Glaube auch, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass sich bei Freiburg noch groß was tun wird, zumindest was die Neuverpflichtung angeht. Also ich denke nur, dass sich etwas tun wird im Neuverpflichtungsbereich, wenn sich etwas in den Abgängen tut, weil noch hat Freiburg eigentlich einen guten Kader, einen gut bestückten Kader, sowohl offensiv als auch defensiv mit guten Spielern. Deswegen denke ich, wie schon gesagt, nicht, dass da noch sich groß was tun wird, außer halt irgendwer wird weggekauft. So, und dann zum Schluss noch RB Leipzig. Auch noch keine Neuverpflichtung. Wurden damit Verbindung gebracht, dass sie noch einen Defensivspieler wollen. Wurde, glaube ich, auch bestätigt von Ralf Rangnick. Wurden mit ein paar Talenten von der Insel, soweit ich weiß, in Verbindung gebracht. Ein paar englischen Innenverteidigern. Wird man sehen, ob sich da noch was tut. Wahrscheinlich tut sich noch was. Auf jeden Fall erstmal Omer Damari jetzt wieder im Kader, nachdem seine Leihe geendet hat. Und davon abgesehen, wird jetzt keine starke Neuverpflichtung sein für RB, denke ich mal. Weil im Sturm haben sie genug. Und ja, das war's dann eigentlich von den Bundesligisten. Jetzt zumindest nach der ersten Woche. Viel ist noch nicht passiert. Im Grunde nur zwei oder drei Vereine, die schon richtig losgelegt haben. Mit Wolfsburg, Mainz vielleicht im negativen Sinne. Bei Köln hat sich ein bisschen was getan. Bei Hamburg hat sich ein bisschen was getan. Bei Werder hat sich vielleicht auch ein bisschen was getan. Aber sonst ist noch nicht viel los. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch alles kommt. Gladbach wird, glaube ich, noch einen Stürmer brauchen. Da Dieter Hecking einer ist, der eigentlich gerne mit Stürmer spielt, mit richtigen Stoßstürmer und nicht so mit Raphael und Stindl und weiß ich nicht, Thorgan Hazard auf der falschen 9 oder so. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da wird Gladbach, glaube ich, mit Stefan Jovetic und Davy Selke in Verbindung gebracht. Da würde ich persönlich mich auf jeden Fall eher für Jovetic entscheiden. Für Selke, Entschuldigung. Weil Jovetic so als internationaler Star, sage ich mal, weiß nicht, ob das bei Gladbach immerhin klappt. Ich glaube, da könnte man sich so einen zweiten Luke de Jong einfangen, der auch ein guter Spieler ist, aber bei Gladbach einfach nicht funktioniert hat. Da würde ich auf jeden Fall auf Davy Selke setzen. Aber gut, wer weiß, man wird sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, tschüss!